Ich hoffe, du hörst mich. Ich hoffe, du weißt es. Ich hoffe, du hörst mich. Ich hoffe, du weißt es. Ich hoffe, du hörst mich, wenn du bist.